Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Another beautiful day. Ein weiterer schöner Tag. Throughout the whole history of the church. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. In fact, much longer than the history of the church. Tatsächlich viel länger als die Kirchengeschichte. We see how religion has always messed with the life of people. Wie Religion immer das Leben der Menschen verwirrt hat. But especially through the life of the whole church. Speziell durch die ganze Kirchengeschichte. We see this incredible clash between Christianity and religion. Sehen wir diese unglaubliche Konfrontation zwischen Religion und Christentum. Now many, many, many times have I said, viele, viele Male habe ich gesagt, that how I define religion. Wie ich Religion definiere. But I'm gonna define it again, so it's clear what I mean. Ich werde es noch einmal definieren, damit es klar ist, was ich meine. Religion, how I define it, is anything that relates itself to God outside the finished work of the cross. Religion, so wie ich es sehe, ist alles, das sich auf Gott bezieht, außerhalb des vollbrachten Werkes am Kreuz. So even though you can be a Christian and believe that the cross has saved you and the blood has cleansed you, sogar wenn du ein Christ bist und du denkst, dass das Kreuz dich gerettet und das Blut dich gereinigt hat, if you relate to God outside of the finished work of the cross, you're religious. Wenn du dich außerhalb des vollbrachten Werks am Kreuz auf Gott beziehst, bist du religiös. Like the Galatians. Wie die Galater. They believe that Jesus is the one who forgives the sins. Sie glauben, dass Jesus derjenige ist, der die Sünden vergibt. But then you have to add some work. Dann aber musst du einige Werke hinzufügen. To be circumcised. Du musst beschnitten sein. Still got to obey some parts of the law. Gewissen Teilen des Gesetzes gehorchen. And that is religion. Und das ist Religion. Because the only way to relate to God is through what happened at the cross. Denn der einzige Weg, Gott zu vertrauen, ist durch das, was am Kreuz geschah. So throughout the entire life of the church, there's been this clash between religion and true Christianity. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch war also dieses Aufeinanderprallen zwischen Religion und wahrem Christentum. Once Jesus came, he came to bring life and life abundantly. Als Jesus kam, kam er, um das Leben und das Leben im Überfluss zu bringen. Well, we know that this is not the only reason he came, but that's one of the reasons he came. Wir wissen, dass es nicht der einzige Grund war, jedoch ist es einer der Gründe, warum er kam. So what happened when Jesus walked the earth and suddenly showed the goodness of God? Was passierte, als Jesus auf der Erde lebte und plötzlich die Güte Gottes zeigte? Constantly the religious people began to fight him. Die religiösen Leute begannen ihn ständig zu bekämpfen. Here's this Jew. And there was this constant mess. Und da war diese ständige Verwirrung. They were mad at Jesus and Jesus confronted them. Sie waren wütend auf Jesus und Jesus konfrontierte sie. They have tried to make people's lives hard and miserable. Sie versuchten, das Leben der Leute hart und elend zu machen. And Jesus came to make their lives light and wonderful. Und Jesus kam, um das Leben leicht und wunderbar zu machen. So as we read the Gospels carefully, wenn wir die Evangelien sorgfältig lesen, then what we see. Was sehen wir? These people who already have been in under heavy burden because of the life they lived. Diese Leute, die bereits unter schwerer Last lebten aufgrund des Lebens, das sie lebten. Their lives became even harder through religion. Ihre Leben wurden durch die Religion sogar noch schwerer. And Jesus wanted to make life easier. Jesus wollte das Leben leichter machen. So there was this constant clash, Jesus and these people. Da war diese dauernde Konfrontation, Jesus und diese Leute. Jesus called them many terrible names. Jesus gab ihnen viele schreckliche Namen. You brood of vipers. Schlangenbrut. And then he said. Und dann sagte er. You whitewashed tombs. Ihr weißgetünchten Gräber. On the outside you're pretty, the inside you stink. Außen seid ihr schön und innen stinkt ihr. I mean, it's interesting. Jesus was kind to all the people except to the religious people. Es ist interessant. Jesus war nett zu allen Menschen außer zu den religiösen Menschen. He actually used words that were very, very offensive. Er gebrauchte tatsächlich Worte, die sehr, sehr beleidigend waren. If you look at the life of the Apostle Paul. Wenn du das Leben vom Apostel Paulus anschaust. Paul suffered most of the persecution from religious people. Paulus litt am meisten unter der Verfolgung der religiösen Leute. Because of the gospel which he preached was so offensive to them. Denn das Evangelium, das er predigte, war für sie so anstößig. You see, the sinners, they loved Jesus and they loved Paul, but the religious people couldn't like them. Die Sünder liebten Jesus und Paulus, doch die religiösen Leute konnten sie nicht leiden. Think about the Reformation and what Luther suffered. Denk an die Reformation, wie Luther litt. You know, throughout the whole history of the church, religion and true Christianity will always clash. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch werden Religion und wahres Christentum immer aufeinanderprallen. Paul used a beautiful allegory in Galatians chapter 4. Paulus gebrauchte eine schöne Allegorie in Galater 4. When he compares Hagar and Hagar and Sarah with religion and true Christianity. Wenn er Hagar und Sarah mit Religion und wahrem Christentum vergleicht. One the work of the flesh, the other one the work of the spirit. Eine das Werk des Fleisches, die andere das Werk des Geistes. And it's interesting, Paul says, throw out Hagar. Und interessant, Paulus sagte, stoße Hagar hinaus. He says, because the child of the promise shall not be heir with the child of the slave. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. There will always be this persecution, this clash against religion and Christianity. Da wird immer diese Verfolgung sein, diese Konfrontation zwischen Religion und Christentum. This will never, never change. Dies wird sich nie ändern. So what's gonna happen? Was wird passieren? We have to be ready. Wir müssen bereit sein. Are we going to spread the life of Jesus and the goodness of Jesus? Verbreiten wir das Leben Jesus und die Güte Jesu? And true Christianity? Und das wahre Christentum? There will be a clash against religion and religious people. Wird es ein Aufeinanderprallen geben mit Religion und religiösen Menschen? So we will love religious people. Wir lieben religiöse Menschen. But we have to position ourselves against religion. Jedoch müssen wir uns gegen Religion positionieren. You know, many times I thought to myself, oft dachte ich, how can a Jesus who is so lovely, so kind, so non-judgmental, wie kann ein Jesus, der so wunderschön, so nett, so urteilsfrei ist, be so angry with religion and religious people. So wütend über Religion und religiöse Menschen sein. This didn't make any sense to me for a long time. Lange Zeit ergab es für mich keinen Sinn. Until I understood it's an expression of love. Bis ich verstand, dass es ein Ausdruck der Liebe ist. And here is why. Und dies ist der Grund. Love must position itself. Liebe muss sich positionieren. When you see how much religion destroyed people, if you ignore it, you actually don't love people. Wenn du siehst, wie viel Religion die Menschen zerstört hat und du das ignorierst, dann liebst du die Menschen nicht wirklich. So we have to position ourselves too. Wir müssen uns auch positionieren. I really, really, really hate religion. Ich hasse Religion wirklich. And I hope so do you. Und ich hoffe, du auch. See you tomorrow. Bis morgen.